Kapitel 5. Mach sofort die Tür auf, oder soll ich sie eintreten? Da ist sie wieder, die Stimme auf der anderen Seite der Tür. Emma schlägt das Herz bis zum Hals. Was kann ich nur tun? Du hast keine Chance. Mach auf, sofort! Die Stimme wird lauter. Emma hält ihre Handtasche fest und schaut sich im Raum um. Der Stuhl, überlegt Emma. Sie macht schnell einen kleinen Schritt nach vorne und stellt den Stuhl unter die Türklinke. So geht die Tür nicht mehr auf und Emma hat ein wenig Zeit. Die Fenster sind zu klein und zu hoch. Emma denkt nach. Ich kann nur durch die Tür raus. Aber plötzlich drückt der Mann von der anderen Seite wieder heftig gegen die Tür. Der Stuhl beginnt zu wackeln. Die Tür geht bald auf. Was jetzt? Emma hat große Angst. Sie schaut sich um. Um sie herum hängen und liegen überall Kräuter und Gewürze. Da hat sie eine Idee. Chili. Emma nimmt die kleinen roten Chilischoten, die in einer Schale auf einem Holztisch liegen, und zerdrückt sie mit ihrem Schlüssel. Das Chilipulver versteckt sie in ihrer linken Hand. Dann stellt Emma sich hinter die Tür und wartet.